Methode. Augmented Expression. So etwas wie eine Erweiterung jener sinnlichen Erfahrung eines Menschen hat der Autor Schneider unter der Sache verstanden, welche er Augmented Expression nennt. Dass elementare Sollstrukturen höherer Ordnung ausbilden können, indem es sich durch das Eingehen einer Verbindung um diese erweitert. Solche Dinge, für die das gilt, hat es immer wieder einmal bei seinem Kunstschaffen gegeben. Diese sind vorgekommen und haben verstanden werden wollen. Darauf möchte er hier nun kurz etwas eingehen, wie er mit diesem Phänomen seines Wirkens klarkommt. Eine Zuordnung davon, was damit gemeint wird, soll dadurch gegeben sein. Was wäre der Ansatzpunkt davon? Dort, wo nichts Zusätzliches entstehen würde zu dem, was man selbst macht, ist eigentlich nichts von Bedeutung geschehen. Des Menschen Werk wird dann fruchtlos bleiben. Furchtbar wäre ein damit einhergehendes Schicksal, wenn dieses überhaupt so erscheinen können wird. Schneider hält das für irreal, glaubt also, dass so etwas nicht erwirkt werden könnte. Zudem wäre es das eigentliche Gegenteil von dem, um was es Schneider bei Werke geht. Ihm liegt eine Annahme des in natürlicher Weise Gegebenen näher als so etwas. Er sucht regelrecht bei Werke, aber auch im Alltag mit dessen Geschehen nach solchen Strukturen, welche dank ihrer spontan entstehenden Gebundenheit mit anderem höherwertige Eigenschaften aufweisen und diese so auch von sich aus bereits als eine Wirkung emanieren, ja aufzeigen. Diesen Vorgang möchte er als die Einnahme eines stabilen Potenzials bei den Materialien bezeichnen. Dann versucht er diesen auch zu beschreiben. Er würde einen solchen nicht alleine nur in der chemischen Verbindung von Molekülen erkennen können. Auch anderswo tritt dieses Phänomen auf. Es wirkt als ein Prinzip an der Welt und stellt einen Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen überhaupt erst her. Freilich folgt es dabei genauso den anderen Gesetzmäßigkeiten, welche allüberall, manchmal auch trotz einer Form der Wandlung von möglichen Eigenschaften auftreten können. Diese sind wahrhaftig gegeben, da sie einen Teil der Welt verkörpern und nicht aufzulösen sind. Augmented Expression ist für ihn das Stichwort, wenn es um die Ausentwicklung seiner Kunstform geht. Dort, wo sie stattfindet, tritt der Mensch in den Schatten und lässt anderes zu. Er sollte dabei nicht als Medium, sondern als Lenker wirken. Er ist nicht das Vermittelnde eine, sondern die der Sache übergeordnete Instanz zur Fügung von etwas Geschehendem. So wirkt er in Unabhängigkeit zu seinem Werkschaffen und kann dieses überblicken, ja auch ordnend eingreifen und es gewichtend bedenken. Was würde sich dadurch nicht alles bei uns ergeben können? So hat der Wirke Gelegenheit zur Einnahme eines selbstbestimmten Ansatzes für das Werk. Diesen dann aufrecht zu erhalten wird ihm wahrscheinlich gut gelingen können, so er sich diese Art einer inneren Ausrichtung bewahrt. Jene, aus etwas Elementarem gebildeten Strukturen setzen grundsätzlich die Möglichkeit zu einer Einnahme höherer natürlicher Ordnungen voraus. Ansonsten würden diese sich gar nicht erst zu einer Einheit verbinden lassen. Da wären sie schwerlich zu fügen. Im Gegensatz zu solch einer Vorstellung verbindet sich das in der Natur Vorhandene geradezu leicht, spielerisch ist das Wesen von ihr. Mit einer gewissen Bereitschaft dazu lassen sich die Elemente zu Elementaren vereinigen und erhalten andere Eigenschaften, als die Ausgangsmaterialien diese aufgezeigt haben. Anderes wird so möglich, Gegebenes wird in neuartiger Weise auftreten und so zu einer echten Bereicherung. Es erweitert sich das Gegebene durch seine Verbindung zu einer höheren Wertigkeit der daran beteiligten Sachen. Das geschieht vielleicht auch dank der inneren Ordnung einer Form so. Daraus resultieren andere Eigenschaften des Materials, andere Reaktionskräfte können auftreten und so etwas erwirken, was von Nutzen sein kann. Jene Einheit der Verbindung ist eine eigene, sie klassifizierende. Gleich der phänomenalen Erscheinungsweise der Physik treten da typische, einer Sache zuordnenbare und erkenntliche Außenwirkungen auf, so diese angestoßen und verursacht werden. Diese kann man erkennen und von anderem unterscheiden, so dass eine Kenntnis zum Material gefunden und beschrieben werden kann. Das damit verbundene Anwissen kann gut geklärt und zusammengefasst werden. Alles das, was getreu dieser Vorgehensweise aufgefasst und wahrgenommen werden kann, hat seine Ursache in der Welt der Ordnungen, also der Verbindungen Element ihrer Bestandteile zu einem größeren Ganzen, dem Elementa. Es soll auch in der Kunst so etwas vorkommen können, warum Schneider seine Betrachtung hier gerne gibt. So sieht der Autor Schneider also die Dinge als etwas Gebildetes an. Alles kommt in dieser Erscheinungsweise vor. Da ist die Welt eine organische und auch so zu verstehen. Solches zu beschreiben muss ungewohnt wirken und darum in Balance mit anderem gebracht werden, was es auch noch geben wird. Da hat eine Beachtung des trivialen Anteils der Dinge irgendwann einen hohen Stellenwert bei Schneider erhalten und wird auch von ihm durchgeführt. Seine Schau des Gegebenen führt er gerne mit eigenen Denkinhalten aus, weiß aber doch von der Notwendigkeit von Anknüpfungspunkten für Außenstehende daran etwas. Gerade jene Menschen mit anderen gedanklichen Schwerpunkten als er möchte er nicht grundlos als Leser verlieren, sondern diese geradezu für das Seinige gewinnen. Das wird das Gros der Menschen sein. Das Einfache ist derweil zu seinem Steckenpferd für ihn geworden, damit dessen zu Hilfenahme Brücken errichtet werden können, wo ansonsten nichts als Brachland und Ödnis sein würde. Dank solcher Gedanken und Ideen hat der Autor jetzt bereits zu seiner Basis gefunden. Diese soll vornehmlich aus gewöhnlichen Dingen bestehen, welche sich analog zur vorherigen Betrachtung fügen lassen und somit einen echten Mehrwert, etwas von Bedeutung ergeben. Eine Vervollständigung der trivialen Anteile genügt Schneider als Wegmarke, um sein Werkschaffen bereits im Groben und Ganzen auszuführen. Zuweilen findet er da so manchen Eckstein. Ein Abschluss des Gesamten würde genau darum nicht in seinem Sinne sein, da es um eine Übersicht dabei geht. Anwendungen davon kommen praktisch keine bei ihm vor. Ihm soll diese Zurückhaltung gegenüber etwas Erkanntem dazu dienen, Verborgenes auch weiterhin als vorhanden anzunehmen oder es sogar erneut auffinden zu können, wenn es denn bereits in Vergessenheit geraten ist. Sich in den Details des Gegebenen zu verlieren oder diese gar mit den Übersichten dazu zu vermischen, das hat er zu vermeiden versucht. Schließlich würde es ja nicht sein Ziel zu sein brauchen, eine analytische Kakophonie zu erzeugen.